Dies sind die Söhne Israels, Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar und Sebulon, denn Josef und Benjamin, Naphtali, Gad und Asser. Die Söhne Judas waren, Ger, Onan und Sela, drei, die ihm von der Tochter Suas, der Kanaaniterin, geboren wurden. Es machte sich aber Ger, der erstgeborene Judas, Jahwe missfällig, daher ließ er ihn sterben. Seine Schwiegertochter Tamar gebar ihm Peres und Sera. Die Gesamtzahl der Söhne Judas war fünf. Die Söhne Peres waren Hezron und Hamul. Und die Söhne Seras, Simri, Isen, Heman, Chalkol und Dara, zusammen fünf. Und die Söhne Kames, Acha, der Israel ins Unglück stürzte, indem er sich treulos am Geweihten vergriff. Und die Söhne Etans, Asaja. Und die Söhne Hezrons, die ihm geboren wurden, Jeramel, Ram und Kelubai. Ram aber erzeugte Aminadab und Aminadab erzeugte Naasson, den Fürsten der Judäa, Naasson erzeugte Salma, Salma erzeugte Boas, Boas erzeugte Obed, Obed erzeugte Ise. Und Ise erzeugte Eliab, seinen Erstgeborenen, und Abinadab als Zweiten, Simia als Dritten, Netanil als Vierten, Radai als Fünften, Osem als Sechsten, David als Siebenten. Und ihre Schwestern waren Zeruja und Abigail, und die Söhne Zerujas waren Absai, Job und Asahel, zusammen drei. Abigail aber gebar Amasa, und der Vater Amasas war der Ismaeliter. Kalib aber, der Sohn Hezrons, erzeugte Kinder mit Asuba und mit Jeriot, und dies sind deren Söhne, Jeser, Sobab und Adon. Und als Asuba gestorben war, heiratete Kalib die Ephrat, die gebar ihm Hur. Hur aber erzeugte Uri und Uri erzeugte Bezalel. Danach verband sich Hezron mit der Tochter Maschirs, des Vaters Gileads, und nahm sie zum Weibe, als er 60 Jahre alt war, die gebar ihm Segub. Und Segub erzeugte Jair, der besaß 23 Städte im Lande Gilead. Aber die Gesuriter und Aramäer nahmen ihnen die Zeltdörfer Jairs, Kenat und die zugehörigen Ortschaften, zusammen 60 Städte. Diese alle waren Söhne Maschirs, des Vaters Gileads. Und nach dem Tode Hezrons kam Kalib nach Ephrat. Und das Weib Hezrons war Abia, die gebar ihm Aschor, den Vater Tekoas. Und die Söhne Jeramels, des erstgeborenen Hezrons, waren Ram, der Erstgeborene, und Buna, Oren, Osem, Ahia. Und Jeramel hatte noch ein anderes Weib, die hieß Atara, diese war die Mutter Onams. Und die Söhne Rams, des erstgeborenen Jeramels, waren Mats, Yamin und Ika. Und die Söhne Onams waren Samai und Jada, und die Söhne Samais, Nadab und Abisur. Das Weib Abisurs aber hieß Abihail, die gebar ihm Achban und Molid. Und die Söhne Nadabs waren Selit und Apaim, Selit aber starb kinderlos. Und die Söhne Apaims waren Jisai, und die Söhne Jisais, Sesan, und die Söhne Sesans, Ahelai. Und die Söhne Jadas, des Bruders Samais, waren Jeter und Jonathan, Jeter aber starb kinderlos. Und die Söhne Jonathans waren Pelet und Sasa. Das waren die Söhne Jeramels. Und Sesan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Es besaß aber Sesan einen ägyptischen Sklaven, der hieß Jaha. Und Sesan gab seinem Sklaven Jaha seine Tochter zum Weibe, die gebar ihm Attai. Attai erzeugte Nathan, Nathan erzeugte Sabbat, Sabbat erzeugte Eflal, Eflal erzeugte Obed, Obed erzeugte Jehu, Jehu erzeugte Asaja, Asaja erzeugte Hiles, Hiles erzeugte Eliasa, Eliasa erzeugte Sisemai, Sisemai erzeugte Salum, Salum erzeugte Jekamja, Jekamja erzeugte Elisama. Und die Söhne Kalibs, des Bruders Jeramels, waren Mesa, sein Erstgeborener, das ist der Vater von Sif, und die Bewohner Maresas, des Vaters von Hebron. Und die Söhne Hebrons waren Kora, Tapo, Rekem und Sema. Sema erzeugte Raham, den Vater Jorkims, und Rekem erzeugte Samai. Der Sohn Samais aber war Maon, und Maon war der Vater von Bethsur. Und Eva, das Kebsweib Kalibs, gebar Haran, Mosa und Gazes, Haran aber erzeugte Gazes. Und die Söhne Jedais waren Regem, Jotem, Gesan, Pelet, Eva und Saf. Macha, das Kebsweib Kalibs, gebar Seba und Tehena. Und sie gebar auch Saf, Saf, den Vater Matmanas, Seva, den Vater Machbenas und den Vater Gibeas, und die Tochter Kalibs war Aksa. Dies sind die Söhne Kalibs, die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von Ephrata, waren Sobal, der Vater von Kirjat-Jerim, Salma, der Vater von Bethlehem, Haref, der Vater von Beth-Gader. Und Sobal, der Vater von Kirjat-Jerim, hatte zu Söhnen, Harö, Halb-Menuhot und die Geschlechter von Kirjat-Jerim, sowie die Jitreiter, die Putiter, die Sumathiter und die Misreter. Von diesen gingen aus die Zoreathiter und die Esthaoliter. Die Söhne Salmas sind Bethlehem und Netophatiter, Ataroth, Beth-Job und die Hälfte der Manathiter, das ist der Zoreiter, und die Geschlechter der Schriftgelehrten, die Jabes bewohnen, die Tireathiter, die Simeathiter und die Suchathiter. Das sind die Kiniter, die von Hamat, dem Stammvater des Hauses Reschabs, abstammen.